Also brüht Aristoteles. Und alle so, hä? Ja, ja. Der Flur hat zusammengelegt und einen neuen Mitarbeitenden eingekauft. Darf ich vorstellen, Aristoteles. Aristoteles übernimmt fortan die Versorgung aller Zusammenleger, sprich Anteilseigner, mit wohlschmeckendem braunem Wasser, angereichert ganz nach Gusto mit Milch pur, als Creme oder Schaum, aus tierischen oder pflanzlichen Quellen in individuell wählbarer Stärke. Wer prozessverantwortlich die Arbeitsanweisung schreibt, wird noch geklärt. Anteile und Aufwand Teilzeitarbeitender wird entsprechend berücksichtigt. Die Regierung hat kein Mitspracherecht, wer nicht zahlt, nicht profitiert. Widerrechtliche Nutzung wird unter Strafe gestellt. Unser Flur, unsere Regeln. Klar soweit? Herzlich willkommen hier im Kaffeestudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 252, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Aristoteles, ihr ahntet es bereits, ist übrigens unser neuer Kaffee-Vollautomat. Das Braunwasser aus der mehrere Dekaden alten Filterkaffeemaschine kann man nur noch zu Besprechungen reichen und mein persönlicher Kaffeepadbereiter ist auch schon in die Jahre gekommen. So war es an der Zeit, zusammenzulegen und ein ordentliches Gerät anzuschaffen, leicht zu reinigen und mit guten Kritiken. Da macht die Arbeit, will sagen der Kaffeegenuss, gleich doppelt Spaß. Den Filterkaffeelern vielleicht sogar dreifach, weil die das Bitterbrüh von der Warmhalteplatte nicht mehr konsumieren müssen. Das Einzige, an dem noch gearbeitet werden muss, ist der Fund der korrekten Bohne, nebst individueller Mahl- und Brüheinstellungen. Aber irgendwas ist ja immer. Was auch immer wieder ist, ist die verflixte 7, sprich der Wieler Geocaching-Stammtisch. Immer am 7. eines Monats um 7 Uhr, also 19. Naja, wenn er nicht um 17 Uhr startet, wie am letzten 7. zum 145. Male als Olympia Edition. Nett war's. Mit angenehmer Unterhaltung und schmackhaftem Essen, obgleich das Bifteki ein Hauch zu trocken erschien, was aber mit der Portion extra Tzatziki leicht zu beheben war. Zu Hause war deshalb ein kleiner Verdauungsspaziergang zur Porenlüftung angesagt. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 8.2.2026. Der Tag hat gerade angebrochen. Wir waren eben noch bei einem Geocaching-Event in Wiel. Das war recht nett. Vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Und wir dachten, wir machen noch einen kleinen extrem frühen Morgenspaziergang hier in Lindlar. Mal gucken, was sich hier so bei sternenklarem Himmel tut. Wir sind gerade oberhalb der Tennisplätze, gehen aber einen schmalen Weg. Dort, wo sehr viele Misteln in Bäumen hängen. Vielleicht sind auch die Bäume nur das Grundgerüst der Misteln. Ich hatte neulich irgendwann mal ein Foto davon gemacht. Das könnte ich eigentlich einstellen. Das war ein nebliger Tag. Mal gucken, vielleicht finde ich das. Ihr hört die Mitternachtsglocke. Das ist auch... Das kriegen die nicht hin, ne, hier im Ort. Also muss man sich mal reintun. Mitternacht und die kloppen hier volles Geläut. Wahnsinn. So, hier geht das noch mit dem Weg. Der ist ein wenig geschottert. Also da kann man nachts überall noch was sehen. Aber wenn wir gleich in den Wald gehen, dann müssen... Also ich meine, es wird ja kein Wildschwein oder so sein, ne? Aber eine Ziege auf dem Nähe des Fußballplatzes. Ah. Also. Siehst du richtig. Ja. Schafe auf dem alten grünen Fußballplatz. Ich kann das so, ich meine, es müssten ja welche sein. Rudimentär. Naja. Taschenlampe aus dem Rucksack holen. Mal anläuten. Ja, warte. Oberes Fach. Hier. Tatsächlich. Stell es mal vor. Du gehst ja spazieren, nachts, und dann poltert sowas hier durchs Gehölz. Da kriegen die Städter doch Panik im Blick. Wahnsinn. Dann machen wir das Ding mal wieder aus. Können wir mal ein bisschen Batterie sparen bis zum Wald, weil im Wald dürfte es dann doch was dunkler werden. Und da ist es auch schlau, wenn man eine Taschenlampe hat, weil da gibt es Wildschweine, wie ihr wisst. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und es ist ja auch ein bisschen schlammig. Ja, wie gesagt, sternklar. Der Orion ist gut zu sehen und irgendwie links davon ist irgendwas am Himmel. Das wirkt größer, also nicht größer als der Orion, aber größer als irgend so ein Stern. Wird ja nicht die Venus sein. Ich kenne mich da ja nicht aus. Leuchtet auch. Es wirkt auch eher viereckig als rund, aber das kann auch an der Brille liegen. Ich habe keine Ahnung. Oder an den Usos. Womit wir wieder beim Geocaching-Stammtisch in Wiel sind. Der 145. Diesmal in einem griechischen Restaurant. Es war das letzte Mal schon, aber da hat so geschneit, da ist kaum jemand hin. Ja, und jetzt war es eigentlich ganz gut besucht. Das Essen war mittelprächtig. Ja, und ich hatte halt eine Coke, zwei Kölsch und zwei Uso für lau. So für nach dem Essen. Also ja, und jetzt... die Coke nicht, aber ich sage die Usos für lau. Und jetzt sehe ich viereckige Dinge am Himmel. Strahlend. Wir werden sehen. Ja, es ist so interessant. Also es ist so ein bisschen wie Nachtcachen, was man da alles für Geräusche hört, weil das Auge das zulässt, also weil das Auge nicht so viel und so toll guckt und dafür dann das Ohr umso mehr. Ihr kennt das, weil ihr hört ja dann auch mehr, als ihr seht, wenn ihr diesen Podcast hört. Man macht das nicht. Kein Bild. Die Erkenntnis des heutigen Tages. Ja, des frühen Morgens. Und der... Also was toll ist, ist dieser... Wir hatten ziemlich viel Tzatziki und das war lecker. Deswegen kommen die Wildschweine gleich auch nicht so nah. Oder gerade deswegen, weil sie denken, oh, das ist ein Knoblauchfeld, da gehen wir jetzt mal hin. Was sagst du mir jetzt? Ja, weiß ich nicht. Du bist jetzt zu Hause geblieben. Ich weiß, dass die auf Ahornfarn stehen, aber... Nee, Adlerfarn, Ahornfarn. Meine Hast Fresse. Du zu Hause? Nee, habe ich nicht. Aber... Auch. Unten, Keller. Oh. Erinnere mich nicht daran. Gut. Ich weiß nicht, welchen Zustand der hat. Das ist Alkohol, der wird nicht schlecht. Naja, so. Machen wir die Taschenlampe nochmal an. Jetzt geht's in den Wald. Was hier wieder ein Geschrei ist. Das klingt aus dem Ort. Aber keine Baumaschinen. Naja, hier ist es auch was matschig. Ja. Märzenbecher. Schneeglöckchen und Märzenbecher kommen raus. Im fahlen Licht der Taschenlampe ist das Gemäuer der Johanneskapelle zu sehen. Sollte mich nicht wundern, wenn diese komischen Batterien hier gleich leer sind. Aber echt. Geschrei, sind hier Kinder unterwegs? Das gibt's gar nicht. Um die Zeit, haben die keine Eltern? Da haben sie eine ganze Menge Holz hingeschmissen, ne? Also ja, gesperrt hier. Da sind nur eingeschränkt. Ja. Weg ist matschig. Nur aufpassen, dass man nicht in irgendein Loch fällt oder so. Aber das ist immer. Im Frühjahr wird erstmal Holz rausgezogen, die Wege verwüstet. Bestimmt. Naturmäßig bin ich da nicht bei. Dass die Vögel hier nachts noch so am Start sind, ne? Das ist der Knaller. Die Taschenlampe irritiert. Die Sonne geht auf. Oder so. Hier leuchtet auch mal ein bisschen in die Ränder rein. Nee, das musst du machen. Wenn du zu viele Reflektoren siehst. Doppelreflektoren, die ein bisschen blinken. Nee, nee. Da müssen wir mal gucken, auf welcher Höhe die sind. Nee, ich will das nicht sehen. Wenn sie so unter einem Meter sind, müssen wir mal gucken. Wenn sie über einem Meter sind, ist mir egal. Ja, ich glaube, Rotwild haben wir hier nicht. Oder Dammwild. Na gut, dass wir nicht den Weg gegangen sind. Ja. Da leuchtet das Wasser. Aber sowas von. Riesenpfützen. Aber hier haben überall die Schweine Zeug aufgebrochen. Da bin ich mal gespannt, ob wir da gleich noch was sehen. Ich gehe nach Hause. Was? Ich gehe nach Hause. Ach komm, so ein bisschen. Ach, früher hast du dich auch nicht so angestellt. Ja, da hatten wir einen Hund dabei. Ah, auch nicht immer. Das war die Sonde. Ja, toll. Da weiß ich noch, welcher Kasch war das, wo diese komplette Rotte vor uns über den Weg gelaufen ist. Aber das war schon der Knaller. Ja, oder dieser Eulenwald, ne? Wo wir da, der Kasch war weg, aber wir sind da stundenlang durchs vereiste Nirvana geirrt und kamen dann auf irgendwelchen Wiesen raus. Das war auch der Hammer. Oder dunkel ist die Nacht. Dunkel ist die Nacht. Das war schön. Spektakulär mit dem Sven. Mein 750. Lang ist's her. Und Prosecco hinterher. Und Prosecco. Ja, da haben die Leute die Hälfte der Reflektoren abgepiddelt. Also irgendwelche, die wahrscheinlich Nachtcash nicht mochten. Und haben das an irgendeinen Baum gepinnt. Und wir kommen dann irgendwann an so einem großen, dicken, alten Baum vorbei. Und der leuchtete reflektortechnisch wie die Milchstraße. Das war der Hammer. Aber wir haben's final gefunden. Ja. Oder? Mit Interpolation und einer breiten Suchstrecke. Wir sind da durch den Wald gelaufen, auf so einer Breite von 100 Metern, so als hätten wir da irgendwie ein verlorenes Kind gesucht. Und irgendwann fanden wir es dann auch. Und auf dem Rückweg dann, der Oberknaller, auf dem Parkplatz. Also wir mussten an so einem Parkplatz vorbei, das ist eigentlich so ein Holzabladeplatz. Aber und wir hörten zu Station 1 zurück, weil wir es Ja, ich erzähl das nochmal. Also wir hatten dann diesen Cache gefunden und das war in der Nähe von der Straße, die da lang ging. Und wir hörten ein Auto und dachten, ja, dann kann ja immer mal sein. Blendeten die Taschenlampe nur so ein bisschen ab und dann hielt das Auto an auf dieser Straße. Und wir so, ein bisschen weiter abgeblendet. So, und plötzlich ging der Motor aus von dem Auto auf der Straße. Licht blieb an. Und ich dachte, will der hören oder so? Dann haben wir uns ein Stück zurückgezogen. Und ja, dann fuhr der wieder. Gut, wir also gelockt und was man eben so macht am Cache, ne? Ihr kennt das. Und Cache wieder verpackt. Und jetzt hatten wir ja ein Hilfsmittel, was wir eigentlich geholt hatten oder was wir früher hätten auch finden müssen, aber nicht gefunden hatten zuerst. Und das musste jetzt ja wieder zurück an Station 1. Und dazu mussten wir an diesem Holzabladeplatz vorbei. Und da stand natürlich so ein Auto. Mutmaßlich das, was da an der Straße angehalten hat. Und auf der Rückbank war man dann zu, boah, guck mal, was die Schweine hier aufgewühlt haben. Die ganze Wiese. Guck dir das an. Die haben hier richtig gepflügt. Wohl Trüffel. Nee. Ich meine, hier sind zum Teil Eicheln, ne? Ja. Vielleicht sind da die Eicheln hingefallen. Und die suchen die ganzen Eicheln da noch nach in der Wiese, aber so weit von den Bäumen weg ist ja auch der Knaller. Egal. Rollen runter, ne? Ja, rollen runter, ja. Hangwärts. Wo war ich? Ach so, bei denen, die da auf der Rückbank zugange waren. Ja, und dann habe ich mich dann da so an den Rand gestellt, an den Waldrand gestellt, wo der Sven dann in meinem Rücken das Hilfsmittel wieder versteckt hat, während ich dann so in Richtung Parkplatz oder Waldplatz leuchtete. Man muss dazu sagen, wir waren also alle mit Warnwesten unterwegs und selbst der Hund hatte eine. Und das sah so ein bisschen aus wie Leute vom Zoll, was da in Lüdenscheid natürlich irgendwie eher seltsam war, aber egal, war ja nicht unser Problem. Ja, und wir haben dann halt abseits geparkt gehabt und sind dann zurück. Und dann gab es erstmal so ein Prosecco, weil, 750, da war schön. Kleines Pikolöchen. Ja, Pikolöchen. Frau nicht, Frau musste fahren. Ja, genau. War schön. Dann haben wir noch irgendwie an so einen anderen Cache gemacht. In irgendeinem Ort, an irgendeiner Kirche, keine Ahnung. Ja, ja, das war auch ähnlich so. War auch ähnlich so von der Zeit her wie jetzt, ne? Ja. Der Müdigkeit nachher. Ja, schön. Schön hatten sie es da. Ja, heldenhafte Nachtcaches. Damals gibt es ja kaum noch. alle beklagen, dass es keine Nachtcaches mehr gibt. Naja, aber die unendliche Geschichte at night müssen wir auch noch irgendwann machen. Steht seit 20 Jahren auf der To-Be-Liste. Gibt es den denn noch? Natürlich, habe ich auf der Watchlist. Wird immer noch mal gefunden. Ja, und wo ist der? Das kann ich dir zu Hause sagen. Ja, dann müssen wir da vielleicht doch noch mal hin, bevor der dann auch weg ist. Dann fahren wir hunderte von Kilometern bis zur unendlichen Geschichte at night. Und dann finden wir Fuchur direkt, weil einer pinkeln muss. Wie damals bei Narx am Ring. Das war ja auch so ein Ding. Das hast du, weiß ich nicht, 5 Episoden noch erzählt. Hatte ich noch erzählt? Ja. Gut, dann muss ich das jetzt nicht erzählen. Gut, dass du das weißt. Es ist schön, dass du aufgepasst hast. Ich höre das, ja. Warte mal. Na? Mir deucht, der Wind treibt so einen leichten Schweinegeruch hier rüber. Wie damals auf dem Hochsitz. Tu das nicht. Hä? Tu das nicht. Können wir weitergehen. Da ist aber nichts. Also hier direkt nicht. Sind vielleicht noch was weiter. Ja, gehen wir mal. Ah, die Tauben sind am Start, Drecksviecher. Ja, hier ist ja schön geschottert. Hier kann man eigentlich die Lampe ausmachen, ne? Das leuchtet ja hier so ein bisschen. Hänsel und Knödel, die gingen in den Wald. Nach längerem Getrödel sprach Hänsel plötzlich: Halt! Ihr alle kennt die Fabel des Schicksals düsteren Lauf. Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf. Ich glaube, Christian Morgenstern, kann das sein? Ich weiß es nicht. Das habe ich mir gemerkt, das stand in einem meiner Schulbücher damals. Otto? Nee, das stand tatsächlich. Go, go, go, go. Gib Uso, du Sau. Gib Uso, du Sau. Go. Ja. Nee, ich meine, das stand im Schulbuch, genauso wie. Der Flügelflagel gaustert durchs Viruvaruvolz. Die rote Fingur plaustert und grausig gutzt der Golz. Das ist aber, meine ich, Morgenstern Galgenverse. Ja, aus dem gleichnamigen Buch. Oh, oh, guck mal vor uns. Leuchtend in Bodennähe. Reflektoren. 2, ja, ja. Ja. Könnte ein Hund sein. Schauen wir mal. Und, sagt die Uhr 20 nach 12 oder 0, wie man es will. Also um diese Zeit. Offensichtlich gehen um diese Zeit Leute immer noch mit Hunden im Wald spazieren. Vielleicht auch so verträgliche Hunde wie wir da. Auf der Nachtrunde. Knaller. Peng. Wahnsinn. Nur so wenig andere Hunde sollte man. So, wir sind jetzt gleich unten an der Dreifaltigkeitskapelle. Ich meine, wir müssen ja irgendwo hier zwischen sein. Weil da unten zur Lennefe hin, da war ja auch immer. Der Weg am Wegesrand viel aufgebrochen. Ich muss mal nachschauen. Weitergehen. Ja. So, der Waldkindergarten ausgestorben. Guck mal da unten. Ja. Der Gaul mit den Bändern. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war jetzt hier. Da musst du jetzt durch. Wir hatten halt keine vernünftigen Schritte. Ja. Ja, nee. Sagt ja noch keiner auf Meter 20. Ja, das gilt für mich immer noch für das letzte Mal. Kapellchen ist auch zu. Was haben sie denn hier? Ein Schild. Park, Waldsofa, Fabricius, Lehmhügel, Bach. Aha. Waren wohl die Kinder vom Waldkindergarten. Freizeitpark, eine halbe Stunde. Mit Meisenknödel. War das hier? Fellarbeiten. Fellarbeiten, Durchgang verboten. Aufgrund von Eichenprachtkäferbefall müssen Forstarbeiten ausgeführt werden. Der Durchgang ist bis einschließlich Freitag, den 6.01.26 eingeschränkt. Aha, Flatterband ist durchgerissen. Tja nun, Eichenprachtkäferbefall. Der Eichenprachtkäferbefall. Gestern auf dem Event haben wir dann Kenntnis davon erlangt, dass dieses Jahr im August in Trier ein Geocaching-Event ist. Soll wohl ein Mega sein. Und da bin ich ja mal gespannt. Weil neulich, wann war es, vor 2 Jahren oder? Hat ja, ich glaube ja, war ja. Trier, ne? Ja. Hat ja OC in Trier mit dem OC Headquarter Event richtig vorgelegt. Ja, und ob Geocaching, also GC, das jetzt reißt mit diesen Führungen durch die Katakomben, mit den Führungen durch die Thermen, mit den Führungen durch die, was war das mit den Särgen, wie auch immer. Ja, das weiß ich nicht, was da ist, ob da was ist. Da werden wir sehen. Ups, was ist denn das da vorne? Hörst du das? Ja, immer hinter dir. Ja, besser. Ja, ein joggendes. Ich dachte zuerst, da kommt ein Reh, aber ein joggendes. Unglaublich. Oh, hier steht eine Baumaschine im Wald. Nein, es ist keine... Du kannst nicht Auto fahren nachts. Es ist keine Baumaschine, es ist... Ist doch bestimmt hier so ein... Ist das auf unserem Weg hier? Nee, oder? Ja. Echt? Das ist so, wie die Treppe hochgeht. Fellarbeiten, Durchgang verboten. Da hatten wir ja schon mal. Mhm. Aber... Da auch. Das ist da auf dem Weg, also... Ja, oberhalb. Ja. Wird nicht auf dem Weg selber sein, die werden doch hier nicht die Treppe freiräumen. Nee, das ist schon oberhalb im Wald. Ja. Und hier ist jetzt die... Ist jetzt hier ganz kaputt. Das Geländer, wo ich neulich noch vorgeranzt war, das hängt jetzt quer. Komisch. Ich verstehe dich nicht, da ist zu viel Lärm auf der Straße. Was fahren die denn hier um die Zeit noch rum? Wir wollen nach Hause oder so. Ja, nach Hause von was denn? Von diesem komischen Zelt? Ich denke, da ist nichts mehr. Dieses komische Zelt da, dieses Fasnachtzelt, wo... Da haben sie doch ganz groß erzählt im WDR, wie toll das ist. Und dann waren das die Höhner oder was? Die da oben waren alle so, oh, super da und ja, Fasnacht, das ist prima, da müssen wir alle hin, lenkeln, super, Alaf. Meine Fresse, was ein Aufriss, dass wir uns hier stundenlang, tagelang, wochenlang, dass die Plärre aus dem Zelt anhören müssen, wenn es dann von der Höhe da über den Ort geht. Das ist vollkommen egal, das ist Karneval, das muss so. Süße Pärchen gehen spazieren hier im Park, im Wald, in der Nacht, in der Dunkelheit. Wahnsinn. Sehen und gesehen werden. Ja, ja. Boah, und hier. Hören und gehört werden. Der Hammer. Richtig fette Spuren von Waldmaschinen. Ja. Hammer. Fellarbeiten wegen... Eichenprachtkäfern. Boah, ist hier der Wald kaputt gefahren, ey, meine Fresse. Überall Flatterbänder, Baumscheiben. Haben sie die dicken Eichen abgesägt? Hätte ich auch gesagt. Oh, guck mal, was können wir uns jetzt überlegen, damit wir das Holz noch verticken können, was da im Wald ist. Das können wir noch nicht so einfach rausnehmen, da regen sich die Grünen wieder auf. Was soll man nur tun? Bing! Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. Ich hab 'ne Idee. Ja, was hast du denn für 'ne Idee? Eichenprachtkäfer. Was? Eichenprachtkäfer. Was Eichenprachtkäfer? Ja, Eichenprachtkäfer. Sag einfach, die Eichen sind befallen und die müssen jetzt weg. Ja, und du meinst, das klappt? Ja, sicher. Ja, dann lass mal ein paar Schilder drucken. Eichenprachtkäfer. Da fahren wir in den Wald mit den großen Waldmaschinen. Durch, drüber, Wald weg, Eichenprachtkäfer auch. Guck dir die Bäume, die Baumstämme an. Siehst du da Löcher von... Ich sehe da nichts. Ja, ist noch eine Mutmaßung. Ich will ja auch nicht in Abrede stellen, dass möglicherweise unter Umständen vielleicht hier an irgendeiner Eiche ein Eichenprachtkäfer... Ich weiß ja auch nicht, wo die sind, ne? Und wie die aussehen. Wahrscheinlich so lang braun. Da ist schon wieder irgendwie Reflektoren. Guck mal, in der Mitte von dem Stamm ist ein Loch. Das hätte ja in ein paar hundert Jahren gefährlich werden können. Aber sowas von. Der auch. Ja, der auch. Genau, hallo. Jetzt kommt gleich einer. Ich um mein Holz. Mal hier. Wie das riecht. Eichen? Das Holz. Mhm. Der Eichenkäfer. Ich um mein Holz. Wie das riecht. Wie der Eichenkäfer. Da, auch so ein Riesenloch im Stamm. Unten. Das war der Eichenkäfer. Hä? Das war der Eichenkäfer. Pracht. Ja, die Prachthütte. Der Eichenprachtkäfer. Hallo. Hallo. Das ist aber viel, viel los hier, ne? Nachts. Netz. Hallo. Netz im Park. Was ist hier los? Lü über Lü. Der Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Guck mal da. Da hinten. Ja. Da in der Deckung. Ja. Siehst du? Nee. Da. Ach so. Da, wo das reflektiert. Da sind die. Ich will das nicht sehen. Doch, da sind die. Dauert jetzt noch ein bisschen und dann kommen die hier runter. Eine Lenne für Saufen. Dann geht das ab. Ja. Die ganzen Stöckler überrennen. Ne? Sind ja keine Stöckler mehr um diese Zeit. Die sind gerade entgegengekommen. Ach ja. Vielleicht haben sie die noch abgewartet. Ich habe doch keine Ahnung. Scheiße, jetzt geht auch die Lampe aus. Solange das jetzt hier nicht, also solange das hier noch so schlapp, schlapp, schlapp macht, sind wir ja im Schlamm, dann sind wir noch am Weg. Wenn das Raschel, Raschel macht, dann sind wir neben dem Weg. Aber wir können auch gleich wahrscheinlich die Parkbeleuchtung sehen. Ist ja nicht mehr weit. Oh, scheiße. Ersatzbatterien hast du nicht mit, ne? Dafür bist du zuständig. Ach so, ich, ja. Ich schon wieder. Ja. Deine Hosentasche, da bleiben die warm. Im Rucksack kühlen die aus. In meiner Hosentasche bleiben die warm. Ja. Du beschwerst dich alle 2 Minuten, dass ich so extrem kalte Extremitäten habe. Daher kommt das auch mit dem extrem kalt von Extremitäten. Und jetzt auf einmal bin ich zu. Aus, da habe ich immer einen drüber gekriegt. Also musst du die einpacken. Ja, weil du nicht diese Rucksackheizung eingebaut hast. Ja. Hat mir ja keiner gekauft. Weil so eine Sackheizung ist halt schon toll. Ja. Ne? Für die Batterien bestimmt. Ja, du hättest die ja auch in so einem Druckverschlussbeutel in so eine Thermoskanne. Weißt du? Ich habe Wasser mit. Na. Der Rucksack ist scheiße schwer. Jetzt kommst du mit so einer Kacke mit Thermoskanne. Wir sollen das mal alles schleppen. Du hast den Rucksack nicht am Rücken. Kann das sein? Stimmt. Aber ich habe ja auch den Hefeerker vor mir, den ich die ganze Zeit rumtragen muss. Ja. Ja. Ja. Teuer, ne? Ja. Unlecker. Unlecker. Genau. Unlecker. Genau, der war so lecker. Ein super Hefeerker. In Jahrzehnten angetrunken. Abendessen, Mittagessen, irgendwas nachher. Hungrig. Du hast ja noch die Wampe voll von diesem Biftiki. Ich habe beim Rausgehen gesehen, dass es Tiramisu zum Nachtisch gibt und habe mich geärgert. Du hast doch schon das Brot und das Tzatziki nicht ganz aufessen können. Ja, aber es ist doch Tiramisu, der Nachtischmagen. Das passt in. Der was? Der Nachtischmagen, das passt immer. Ein Tiramisu ist aus Magen? Hallo. Ich habe einen Magen, speziell für Nachtisch. Ach so. Wenn ich noch so satt bin. Ein Eis oder ein Tiramisu passen immer. Das heißt, du hast einen Blinddarm noch. Genau. Ah, verstehe. Klar, ein Blinddarm wie eine Avocado. Da passt der Tiramisu noch rein. Aber sowas von. Boah, hier sind Kinder im Wald, hörst du das? Vielleicht sind die Baumaschinen. Um die Zeit. Da trauen die sich vielleicht nicht. Passen auf, dass da nicht auch einer kommt. Kann man natürlich machen. Hier die ganze Zeit Blagen anketten. Und wenn die rumschreien, dann trauen die sich nicht. Hier nochmal was dran kaputt zu machen. Ja. Haben die Eltern jetzt, und dann ist da irgend so ein Modul. Und jetzt stehen auch viele Eltern. Die lassen halt einfach ablaufen und dann haben die Leute alle denken, wieder ist was los. Ja, sieht man wieder was. Darf man überhaupt so spät noch auf diesen Spielplatz? Ich kann das jetzt nicht lesen, ich habe Taschenlampe ja kaputt. Leer, aus. Auf die Batterie vor dem Handy. Ich kann jetzt da auch nicht auf die Batterie, also nicht an. So unglaublich. Brauche ich für Blumenpflanzen. Für Blumenpflanzen? Ja. Aha. Ja. Die japanische Zierkirsche. Hier kannst du mal mein Holz halten. Halt mal das Holz, danke. Ich muss mal Nase putzen. Nicht kaputt brechen, festhalten. Sag mal, da vertraue ich dir mein Holz an. Da schmeißt du das einfach hin. Unglaublich. Mein Holz, ich und mein Holz. Aber weißt du, was absolut frustrierend ist? Kein Polarlicht. Zieht sich auch langsam zu. Nee. Kein Polarlicht. Das ist unglaublich. Und das viereckige Ding ist immer noch da. Guck mal. Links neben dem Orion. Ja. Soweit zum Verdauungsauslüften nach dem Event. Zu Hause habe ich dann erstmal die Batterien der Taschenlampe gewechselt. Sicher ist sicher. Apropos sicher. Sicherheitshalber habe ich am Morgen vorher den Rollladenkasten der Küche geöffnet. Letztere wird ja in Kürze renoviert, weshalb ich es für eine gute Idee hielt, den bestehenden Kunststoffrollladen durch einen Aluminiumpanzer zu ersetzen. Nichtsdestotrotz musste ich mittels eines Magneten zunächst die Schrauben finden. Die untere Reihe konnte ich nach Freilegung aufschrauben. Die obere wurde jedoch erwartungsgemäß durch die davor gebaute Holzdecke blockiert. Da die Kieferpaneele durch eine Gipsdecke mit integrierter Beleuchtung ersetzt wird, war Rücksichtnahme nicht vonnöten. Also zückte ich die Handkreissäge und erweiterte die Schattenfuge lokal um gut 2 Zentimeter. Schrauben raus, Kasten auf. Die rudimentäre Rollladenkonstruktion präsentierte sich in voller Pracht und mir war klar, dass das Ding innerhalb des nächsten Jahres abgerissen wäre. Unter diesen Umständen erschien es mir sinnvoll, die Frontplatte dahingehend umzubauen, dass ein Öffnen auch nach der Renovierung problemlos möglich sein sollte. Ebenso faszinierte mich der Gedanke, den Rollladengurt durch einen formschönen Schalter zu ersetzen, der wiederum einen elektrifizierten Rollladen voraussetzte. So vermaß ich den Kasten die Längen und Breiten der Rollladenführung und verschloss den Kasten wieder. Dann begab ich mich ins Internet und wurde fündig. Aluminiumrollo, Führungsschienen, elektronischer Rollladenmotor mit Lagern und eine Achtkantwelle mit Aufhängefedern. Bestellt, bezahlt, kurzfristig lieferbar. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mein Do-it-yourself-Gen ist aktiviert. Die Schalter kann der Elektriker demnächst aus dem Lichtschalter-Sortiment ordern, sobald ich das Zeug erhalten und eingebaut haben werde. Ein Erstversuch, der für alle anderen Rollladen herhalten muss, die sukzessive nach und nach ausgetauscht werden. So der Plan. Selbstverständlich muss ich das Innenleben des Rollokastens noch umbauen, denn sehr viel Mühe haben sich die Fertighausbauer in den 60ern nicht gegeben. Aber hey, nix, was der dicke alte Autodidakt nicht auf die Latte, das Brett oder den Balken kriegen sollte, oder? Denkt, was ihr wollt. Ich bin zuversichtlich und harre der Dinge, die da kommen. Versuch macht klug und nach dem Prototyp wird alles besser. Apropos Versuch. Kommt K2... offeriert, die Scheibenwaschanlage seines Kfz sei vor Tagen ausgefallen und fragte, ob er das in der Werkstatt checken lassen solle, weil er zuweilen aussteigen müsse und die Scheibe mit Wasser... Nein, Danke fürs Inkenntnissetzen. Tags drauf, bei Helligkeit würde ich mir zunächst gern einen Eindruck verschaffen wollen. Am nächsten Tag nach der Arbeit gaben wir uns dran. Haube auf, Füllstand der Scheibenwaschanlage, okay. Zündung an, Schalter betätigt, nix. Okay. Ich hätte gern die Bedienungsanleitung. Welche Sicherung ist dafür vorgesehen und wo genau sitzt die? Der entsprechende Sicherungskasten war schnell ausgemacht. Die Sicherung hingegen, alter dicker Mann versus weiße Schrift auf hellgrünem Grund in Areal 4. Welche Sicherung ist die 22? K2 deutet auf die Sicherung links unten im Kasten. Ich hole eine Spitzzange und das Multimeter. Sicherung raus, Multimeter dran, nix piept. Sicherung kaputt. Überhaupt haben die Steckkontakte einen Hauch Rost. Ich begebe mich in den Keller in der Hoffnung, einen plastikpräsenter Mikrosicherungen zu finden, die ich vor Dekaden anschaffte, um auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein. Zielstrebig steuerte ich einen Stahlschrank an und tatsächlich wurde ich fündig. In Plastik eingeschweißt und ungeöffnet lag sie da, die Box mit Mikrosicherungen aller Größen, und ich öffnete sie, fand die 10 Ampere-Sicherung und das Multimeter piepste vor Freude. Ich steckte sie, also die Sicherung, in den Sicherungskasten, schloss die Haube und hieß K2 kurz den Schalter zu betätigen. Es surrte, die Düsen spuckten und die Scheibe wurde feucht. Hoffen und Bangen wich Tränen der Erleichterung. Hier, pack die ein für Notfall, sprach ich und gab K2 noch eine Sicherung. Dann schloss ich den Kasten und räumte meinen Kram auf. Das war ja einfach. Zumindest einfacher als die Grenze des Erträglichen des regionalen Radiosenders. Denn morgens, kurz vor der vollen Stunde, geht der Radiowecker an. Er weckt mich mit gut einer Minute Musik, damit ich aufnahmefähig bin, in Kurznachrichten und dem Wetter zu lauschen, was in den Wintermonaten in Anbetracht der Frühe schon mal ganz schlau ist. Es folgen die Verkehrsnachrichten und dann stehe ich in der Regel auf. Seit neuestem kriege ich letzte aber nicht mehr so wirklich mit, denn nach dem Wetter kommt bla bla bla bla bla KI-Navigator und ab diesem Moment schaltet mein Hirn ab. KI-Navigator als Einleitung der Verkehrsnachrichten. Als sei der Sender nicht schon schlecht genug, Achtung, meine ganz private Meinung, muss das bla bla noch mit einer Prise KI gewürzt werden. Und was soll mir das sagen? Dass die nachfolgenden Mitteilungen vertrauenswürdiger oder zusammengelogener sind? Bloß nicht aufregen. Und was kommt als nächstes? Der KI-Ausleiter vor dem Spülen der Sanifair-Toilette? Vielleicht sollte ich dazu ChatGPT befragen. Ich schreibe. Radiosender verwenden gern den Ausdruck KI-Generator vor den Verkehrsnachrichten. Was kommt als nächstes? Der KI-Ausleiter vor dem Spülen der Sanifair-Toilette? Und ChatGPT so? Grinsendes Emoticon? Oder lachendes Emoticon? Irgendwie so? Guter Vergleich. Der Ausdruck KI-Generator ist tatsächlich ein bisschen doppelt gemoppelt. Ein Generator erzeugt per Definition etwas und eine KI, die Text darstellt, ist ebenfalls ein Generator. Streng genommen heißt KI-Generator also künstlich intelligenter Erzeuger-Erzeuger. Warum machen Radiosender das trotzdem? Erstens, Signalwort KI zieht Aufmerksamkeit. Es klingt modern, innovativ und ein bisschen futuristisch. Zweitens, Abgrenzung von echten Redakteuren. Sender wollen transparent machen, dass die Verkehrsmeldung automatisch erstellt wurde. Drittens Marketing. Von unserer KI generiert klingt spannender als automatisch erstellt. Und dein KI-Ausleiter ist gar nicht so abwegig. Wenn man konsequent wäre, gäbe es KI-Anmoderator, KI-Wetterfee, KI-Gewinnspiel-Glücksrad, KI-Staumelder, KI-Abspannsprecher. Sprachlich sauberer wären übrigens Begriffe wie automatisch generierte Verkehrsmeldung, KI-gestützt erstellt, automatisierte Verkehrsdaten. Aber KI-Generator hat eben diesen leicht technoiden Glamour. Willst du eher sprachkritisch lästern oder philosophisch darüber diskutieren, warum wir Technik so gern sprachlich aufblasen? Ich schreibe, ich würde gerne sprachkritisch lästern, jedoch nicht über das Modell, sondern über die Verwender. ChatGPT so, ausgezeichnete Disziplin. Nicht auf das Werkzeug schimpfen, sondern auf den, der es beschriftet. Sprachkritisch betrachtet ist KI-Generator ein wunderbares Beispiel für drei typische Unsitten im Medienjargon. Erstens, Technik-Etikettierung als Selbstzweck. Das KI wird wie ein Gütesiegel vorangestellt unabhängig davon, ob es inhaltlich etwas erklärt. Früher hieß es automatisch erstellt, computergeneriert, aus Verkehrsdaten berechnet. Heute KI-Generator. Das ist weniger Information als Imagepflege. Die Technik wird nicht benannt, um sie zu erklären, sondern um Modernität zu inszenieren. Zweitens, Pseudopräzision. Generator ist ohnehin schon ein Funktionsbegriff. KI-Generator suggeriert eine besondere Art von Erzeugung, als wäre das ohne das Präfix nur ein mechanisches Rattern. Tatsächlich sagt der Ausdruck nichts über Qualität, Methode, Datenbasis, Verantwortlichkeit. Es ersetzt Inhalt durch Aura. Drittens, Verantwortungsauslagerung durch Wortwahl. Interessant ist auch die implizite Botschaft. Das war nicht wir, das war die KI. Das klingt nach Transparenz, kann aber auch eine subtile Distanzierung sein. Wenn sich Fehler einschleichen, ist das System schuld, nicht die Redaktion. Viertens, der Werbeduktus. KI funktioniert inzwischen wie früher. Turbo, digital, smart, premium. Es ist ein semantischer Glitzerstaub. Man streut ihn darüber und schon wirkt selbst eine banale Verkehrsmeldung nach Silicon Valley. Wenn du lästern willst, könntest du also sagen, der Sender kündigt nicht einfach eine automatisch erzeugte Verkehrsmeldung an, sondern feiert die Existenz eines KI-Generators, als wäre schon die Tatsache, dass Strom durch einen Algorithmus fließt, eine redaktionelle Leistung. Oder etwas böser, KI-Generator klingt, als hätte man die Maschine nicht nur arbeiten lassen, sondern auch noch vorher bewundert. Wenn du magst, formuliere ich dir eine kleine elegante Polemik, feuilletonistisch, sarkastisch oder richtig giftig. Schreib ich, ja mach mal. Und ChatGPT so, gern, hier eine kleine leicht giftige Polemik. Vom KI-Generator und anderen Anrufen des Fortschritts. Es gehört inzwischen zum guten Ton des Radios, selbst die banalste Verkehrsmeldung mit einem Hauch Silicon Valley zu umwehen. Wo früher schlicht Stau war, herrscht heute KI-Generator. Der Hörer soll offenbar nicht nur wissen, dass es auf der A3 stockt, sondern auch, dass dabei mindestens ein Algorithmus beteiligt war. KI-Generator, das klingt nach summenden Serverfarmen, nach digitaler Avantgarde, nach Zukunft. Tatsächlich handelt es sich meist um das automatisierte Zusammenführen strukturierter Verkehrsdaten in vorgefertigte Satzschablonen, also um genau das, was man früher automatisch erstellt nannte, nur ohne Laserlicht. Das Präfix KI erfüllt hier weniger eine erklärende als eine beschwörende Funktion. Es ist die moderne Variante vom Turbo oder Hightech. Man ruft den Fortschritt an, auf dass er dem Gesagten Bedeutung verleihe. Der Stau bleibt derselbe, doch er wirkt jetzt innovativer. Sprachlich interessant ist dabei die Verschiebung der Aufmerksamkeit. Nicht mehr die Information steht im Vordergrund, sondern ihre Herstellungsweise. Der Sender sagt sinngemäß, Achtung, was Sie jetzt hören, wurde von einer künstlichen Intelligenz generiert. Als sei nicht der Inhalt berichtenswert, sondern der Umstand, dass eine Maschine beteiligt war. Man feiert die Existenz des Werkzeugs wie früher die Anschaffung eines Faxgeräts. Zugleich liegt in dieser Wortwahl eine feine, fast elegante Form der Verantwortungsverdünnung. Wenn die KI generiert, dann generiert sie eben. Der Mensch moderiert nur noch das Wunder. Der Fehler, falls einer auftaucht, hat dann etwas schicksalhaft Technisches. Man selbst ist lediglich Überbringer der algorithmischen Botschaft. Der Begriff KI-Generator ist daher weniger Information als Imagepflege. Er dient der Selbstvergewisserung. Seht her, wir sind am Puls der Zeit, selbst unser Stau ist digital transformiert. Vielleicht folgt bald die KI-Anmoderation, die KI-Wetterdramaturgie oder der KI-Abspann. Und irgendwann sitzt man im Studio nur noch als feierlicher Zeremonienmeister der eigenen Automatisierung. Bis dahin bleibt der Eindruck, nicht jede Maschine, die spricht, braucht ein Fanfarenpräfix. Manchmal wäre es ehrlicher und sprachlich eleganter, einfach zu sagen, die folgenden Verkehrsmeldungen wurden automatisch erstellt. Der Stau würde davon nicht kürzer, aber die Sprache ein wenig klarer. Ich daraufhin, Dankeschön. Und die KI so? Sehr gern. Falls du irgendwann eine Fortsetzung brauchst, etwa über KI-unterstützte Kaffeemaschinen oder smarte Mülleimer, stehe ich für weitere sprachkritische Schärfungen bereit. Tja, und mehr muss man dazu auch eigentlich nicht wissen. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 252 vom Freitag, den 13.02.2026. Ein Freitag, der 13., der Tag nach Weiberfasnacht. Weiberfasnacht, auch so ein Ding. Weiberfasnacht. Was gibt's heute Abend zu essen? Ja, Chili, die Alaska Edition. Was ist das? Ja, Chili mit Fleisch vom Karneval. Ich danke fürs Zuhören. Bleib gesund und mir gewogen. Bevor ich's vergesse, wichtig für diejenigen, die immer alles aus Konserve, Äther oder Stream für bare Münze nehmen. Die Glocken läuten in Lindlar selbstverständlich nicht regelmäßig um Mitternacht, außer vielleicht Silvester. Wir haben nur so getan, als sei es 12 Stunden vorher, sprich Mitternacht. Wir waren stattdessen um die Mittagszeit spazieren. Deshalb auch das Kindergeschrei und die ganzen Begegnungen. Das läuft unter seichter Unterhaltung. Nicht, dass hier irgendjemand einen falschen Eindruck von unserem Heimatort erhält. Wie immer gilt, was man bei allen Episoden dieser Podcasts immer, also immer, ich meine immer, im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass einiges ernst gemeint ist, anderes hingegen weniger. Hier werden Dinge angespült, angespielt, verschwimmen, zuweilen sogar die Realität. Ist es Satire? Möglicherweise, unter Umständen vielleicht, gewiss überspitzt, gewürzt mit Ironie und Mousse. Zynis, Sarkas, wer weiß das schon so genau? Einfach drüber. Ist das Kunst oder kann das weg? Die einen sagen so, die anderen so. Ja, und dann ist da dieses Karneval. Das kann auf jeden Fall weg. In diesem Sinne.